Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus. Sie hören eine Andacht von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. Liebe Hörerinnen und Hörer, von Jesus eingeladen, dieses Motto, das in manchen Gemeinden unseres Bistums auch als Motto der Kommunionvorbereitung gewählt wird, ist ein sehr schönes und passendes Motto, um Jesu Leben und Wirken zusammenzufassen. Sein ganzes Leben, sein Reden und Handeln war im Grunde eine Einladung, ihm zu folgen, sein Wort anzunehmen, seinem Beispiel zu folgen und seine Hoffnung zu teilen. Jesus lädt seine Jünger ein, wie er auf Gott zu vertrauen, wie er mutig das Wort Gottes zu verkünden, wie er Kraft zu schöpfen durch Gottes Geist. Wir sind immer neu dazu eingeladen, uns zu besinnen, was uns persönlich die Beziehung zu Jesus Christus bedeutet. Verstehen wir uns als Freunde, als Freundinnen von Jesu? Was bedeutet uns die Botschaft Jesu? Diese Einladung an Sie, sich zu besinnen auf Jesu Bedeutung für Ihr Leben, möchte ich noch einmal mit Worten unseres Papstes formulieren. Papst Franziskus schreibt in dem apostolischen Schreiben Die Freude des Evangeliums aus dem Jahr 2013 folgende Worte. Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm. Denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen Sie heute Ihre persönliche Begegnung mit Jesus Christus erneuern? Wollen Sie heute ganz bewusst einen kleinen Schritt auf Jesus zumachen? Wollen Sie Ihr Herz befragen, was Ihnen der christliche Glaube bedeutet für Ihr Leben, Denken, Tun und Hoffen? Sie sind heute, jetzt, genau dazu eingeladen, sich auf diese Fragen zu besinnen und Ihre persönliche Antwort im Herzen zu sprechen. Der Glaube an Gott hat immer mit Besinnung, mit Erfahrung, mit persönlicher Deutung und mit Entscheidung zu tun. Von Jesus eingeladen, die Einladung des Herrn gilt uns allen. Es liegt an uns zu antworten. Wir können, so wie Papst Franziskus schreibt, noch heute damit beginnen, unsere persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. So grüße ich Sie von Herzen und wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Gottes reichen Segen. Ihre Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. So bitten wir noch um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. Neue Andachten erscheinen am Sonntag, Mittwoch und Freitag. Gerne können Sie nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 42 90 80. Ich bin gerne für Sie da.